Durch das Einfließen anderer Spannungswerte wird täglich nun unser Spannungskomplex aufgespannt bis zu einer Höchstgrenze. Immer neue Bilder, sie bilden in uns Spiegelungen ihrer Spannung, machen uns gespannt. Ist unser Spannungsvermögen überschritten, werden wir unfähig, mehr an fremden Spannungen aufzunehmen, so sind wir abgespannt, müde. Im Schlafe wird nun durch regelmäßiges Atmen die Entfernung aus- oder Einordnung der fremden Spannungsfelder in unser Spannungskomplex oder Empfinden der Seele getätigt. Nun können wir unsere Höchstspannungsgrenze weit hinausschieben dadurch, dass wir körperlich und seelisch empfinden, mehr mit den Dingen mitgehen. Die guten Nerven mancher Menschen beruhen meistens darin, dass diese Menschen sich im Erleben so verhalten, wie das Erleben es erfordert. Recht erleben heißt entsprechend atmen und entsprechend sich körperlich bewegen oder einstellen. Dadurch werden Kreuzungen der Kraftlinien quer durch die Nervenfelder vermieden und in den Drüsen selbst dasjenige Sekret hergestellt, das für eine Überwindung übler Spannungsauswirkungen sorgt. Atmungsübungen ohne bestimmte Einstellung und Bewegung des Körpers und ohne Vorstellung eines bestimmten Bildes oder einer bestimmten Gedankenform und eines bestimmten Zielwillens, der immer auf das Gute gerichtet sein muss und niemals nur egoistisch sein darf, sind tot und da das Tote für den Lebenden Gift ist, auf die Dauer schädlich. Vorstellung und Zielwillen sind die Grundlagen des richtigen Atmens und der richtigen Bewegung und in jedem Fall besonders. Das wollen wir nun auch beim Lesen der folgenden Abschnitte beachten und nie vergessen. Bewusstes Ausatmen und Einatmen ist ein Willensakt. Im Aus- und Einatmen, im Erweitern und Verengen erfassen wir bewusst eine sich erweiternde oder verengende Hohlraumkugel um uns empfindungsgemäß. Der eine Willenspol liegt dort, bis wohin wir beim Ausatmen oder Einatmen denken, der andere Pol sind wir selbst. So schaffen wir selbst alleine schon bei diesem mit Bildbewusstsein verknüpften Atemzug um uns eine von unserem Willen durchpulste Zone. Die Bewusstseinshohlkugel und ihr Zentrum, rund um Einatmen und rund um Ausatmen. Unser Bewusstseinsraum kann weit oder eng sein, es gibt Menschen mit weitem und engem Horizont. In Ruhe ist unser Bewusstsein das Empfinden einer Hohlkugel, die um uns ist. In dieser Hohlkugel stehen die von uns empfundenen Dinge oder Werte um uns. Wir selbst sind im Zentrum und können die empfundene, also uns bewusste Hohlkugel verkleinern, indem wir uns konzentrieren, also auf das Zentrum zurückziehen. Wir können aber die empfundene Hohlkugel auch vergrößern. Erwähnt sei, dass wir uns vorerst immer nur das Erweitern oder Verengen eines Kreises vorstellen können. Erst in weiterer Übung erfassen wir auch empfindungsgemäß den durch unseren Willen sich vergrößernden oder verkleinernden Empfindungskugelraum um uns. Im Ausatmen atmen wir uns aus in die Hohlraumkugel um uns. Wenn wir dabei mit Empfinden, Vorstellung und Willen die Hohlkugel um uns mit unserem ausgeatmeten Ich erfüllen, so wirken wir auf diesen Kugelraum um uns und beleben ihn. Wir können diesen Kugelraum um uns so auch mit unserem Willen erfüllen. Unser Empfinden klingt mit. Wir können diesen Kugelraum ausdehnen, erweitern Zug um Zug bei jedem Ausatmen mit der Kraft, die wir im Einatmen hereinholen und diese Kraft umgepolt nach unserem Willen. Einatmen der Kugelkräfte, Ausatmen und Willensaussendung nach einer Richtung. Rundum Einatmen und Richtungsausatmen. Die eingeatmeten Umweltwirkungen, die ja in Form von Strahlen und Wellen auf uns zueilen und so auch eingeatmet werden, müssen mit Willenskraft polarisiert und in eine bestimmte Richtung ausgestoßen, natürlich eine ungeheure Kraft entfalten. Was in der Richtung aller Radien der Empfindungskugel um uns auf uns zustrebte, wird nun auf einen Radius hinausgeatmet, hinausgestrahlt, hinausgeschleudert, hinausgeschossen. Die Kraft des ganzen Empfindens der Erlebenskugel um uns wird gerichtet und polarisiert mit der Kraft unseres Willens und auf einen Punkt außer uns übertragen. Weiteres rund um Einatmen und weiteres Richtungsausatmen verstärkt die Wirkung.